1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mit der heutigen Sendung anknüpfen an das, was ich hier vor einer Woche verzapft habe. Entsprechend heißt die heutige Show Deutsche Texte Folge 2. Die Junge, sie sagen, dass das so nicht geht. Die Alten hassen die Jungen. Sie sagen, dass das so nicht geht. Es geht, sie sind zu spät. Es geht, wir sind zu spät. Die Alten sind, bis die Jungen die Alte, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Bis die Jungen die Alten, bis die Jungen die Alten sind. Deutsche Texte. Ich werfe einen Blick zurück auf meine letzte Sendung und frage, wo waren wir stehen geblieben? Deutsche Verben, richtig. Die Band Mutter um Sänger und Texter Max Müller betitelt ihr neues Album mit Trinken, Singen, Schießen. Jetzt habe ich hier wieder ein Problem an diesem gottverdammten Kopfhörer. Es tut mir leid. Wir arbeiten dran, dass das besser wird. Betitelt ihr neues Album mit Trinken, Singen, Schießen. Der Titel nimmt Bezug auf die Ermordung von 180 ungarischen Juden in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1945 während eines Schlossfestes im burgenländischen Rechnitz. Täter, 16 betrunkene Teilnehmer dieses sogenannten Gefolgschaftsfestes für SS und NSDAP. Unter ihnen angeblich auch Margit Gräfin Batjani, eine Enkelin des Stahlbarons August Thyssen. Angeblich sage ich, weil über Ausmaß, Beteiligung und tatsächliche Dimension des Massakers unterschiedliche Forschungsergebnisse existieren. Aktuell wird im Düsseldorfer Schauspielhaus Elfriede Jelineks Bühnenstück Rechnitz aufgeführt. Die Vorstellung am vorvergangenen Sonntag geriet zum Eklat, als zahlreiche Besucher vorzeitig den Saal verließen. Deutsche Texte. Hier kommt nun eine Frau, die mich seit den 90er Jahren gewissermaßen treu begleitet. Birgit Hohnen ist Bewohnerin der Hamburger Station 17. Innerhalb der gleichnamigen Musikformation Station 17 ist sie eine der wenigen konstanten Mitglieder über all die Jahre. Mit Reflexionen über Gott, die Welt, den Menschen und darüber etwa, wie Gott die Natur finanziert. Wann immer ein neues Album der Station 17 erscheint, neugierig stürze ich mich zunächst immer sofort auf den Beitrag von Frau Hohnen und hoffe zudem, dass sie dem Ensemble überhaupt noch angehört. Birgit Hohnen verblüfft mich immer wieder. Ich kenne sie leider nicht persönlich. Sie ist fantastisch. Alles her. Dich an. Dich an. Dich an. Die Natur kommt von Gott. Gott finanziert die Natur. Der Baum ist Wachstum. Dich an. Die Luft, die wir ausatmen, wandelt der Baum um in die Luft, die wir einatmen. Dich an. Wenn es keine Bäume gibt, dann gibt es keine Menschen. Die Pflanze braucht ja das Wasser. Und wir brauchen das Wasser ja auch, ne? Durch den Regen, wenn das nämlich regnet und feucht wird, dann kriegen die Pflanzen ihr Wasser. Ja, siehst du? Die Bäume brauchen auch Wasser. Ja, siehst du? Wo kommt der Tag und die Nacht her? Wozu gibt es Tag und Nacht überhaupt? Ja, siehst du? Beides zusammen hat 24 Stunden. Ja, siehst du? Der Tag fängt schön an, wenn die Sonne scheint. Wenn es Nacht wird, dann geht der Mond auf. Die Sonne geht ja, und sie geht unter wie ein runder Ball. Ja, siehst du? Dich an. Manchmal ist der Tag groß und manchmal klein. Das kann man nicht voraussehen. Man kann es immer nur dann sehen, wenn man den Tag erlebt hat. Wenn man blind ist, sieht man nicht so viel. Man sieht nicht, ob Tag oder Nacht ist. Dann fühlt man das. Mit dem Blindenstock. Man hört es auch. Tagsüber hört man die Motoren. Nachts hört man nicht so viel. Am Abend schläft man, da ist man froh, ins Bett zu gehen. Dann tankt der Körper Kraft und Energie auf. Die Kraft braucht man, um zu arbeiten. Wenn ich denn genug schlafen will, ist das halt. Bedeutet Bewusstsein. Das Bewusstsein bedeutet einzig, dass man bei allem bewusst ist. Selbstbewusstsein. Um sich selber zu versorgen. Wenn man nicht selbstbewusst ist, dann ist man unbewusst. Das kommt aus dem Körper raus. Das Leben bedeutet, dass es in einem ist. Wenn man schwanger ist, dann fängt das Leben an. Wenn man älter wird, dann stirbt man. Manchmal finde ich das Leben schön und manchmal nicht. Man braucht die Motivation, um zu zeigen, was in einem steckt. Wie jetzt. Deutsche Texte. In vielen meiner Sendungen sind und waren sie oft unterrepräsentiert. Zum einen hängt das tatsächlich mit meiner persönlichen Unlust zusammen, ausgiebige Interpretationen vorzunehmen. Die Sorge ist groß, dass ein Wort dann das andere gibt und am Ende die Dauer meines Wortschwalls die Länge des entsprechenden Liedes um, sagen wir, mehr als das Doppelte übertrifft. So etwas kommt beim Radiomachen einer Art von Todsünde gleich. Oft aber gefiel mir insbesondere in der Vergangenheit schlicht die musikalische Inszenierung eines deutschen Textes nicht. Deutsche Popmusik, einfallslos, dumpf, viel zu refrainlastig, ohne Eleganz, ohne Tricks und Kniffe. Bei aller sonstigen aufrichtigen Sympathie für Herbert Grönemeyer etwa, sein Uraltlied Männer ist aus meiner Sicht ein fürchterlicher Song. Es ist noch gar nicht so lange her, ich befand mich auf einer nächtlichen Autofahrt Richtung Hamburg. Ziel war das Hurricane Festival in Schesel. Herbert hatte gerade ein neues Album veröffentlicht, aus dem Autoradio aber erklang Männer. Ich wechselte den Sender. Resultat, nur wenige Minuten später lief auch dort Herbert Grönemeyer. Nicht etwa mit einem Lied seines neuen Albums. Es erklang ebenfalls Männer. Ich war wütend. Tage später schrieb ich an den fraglichen Sender eine Beschwerdemail und schlug darin vor, der fragliche Musikredakteur solle künftig doch besser Einkaufswagen in einem norddeutschen Einkaufszentrum zusammenschieben. Die Antwort des Senders kam prompt. Freundlich erklärte man mir, die Musikauswahl richte sich ausschließlich nach dem Geschmack der Hörer. Mit einer Tätigkeit in einem norddeutschen Einkaufszentrum habe das nichts zu tun. Time. Katastrophe und Lösung. Was sagen die, was ich nicht hab? Tanz und Tänzer, die Zeit, die träumt auch jeden Sänger und sein Lied. Denn die Zeit ist das, was bald geschieht. Die Zeit, die träumt dich nur für immer Traum und Träumer. Die Zeit, die träumt auch jeden Dichter und sein Wort. Denn die Zeit läuft vor sich selber fort. Nicht nur für immer Sohn und Vater. Die Zeit, die trennt auch eines Tages dich und mich. Denn die Zeit, die zieht den längsten Strich. Zeit macht nur. Deutsche Texte, deutsche Popmusik. Ich rede über ein Fass, dem der Boden längst abhanden gekommen ist. Greifen wir dennoch hinein. Hier ist Jens Friebe, der all das besitzt, was ich eben noch für viele deutsche Produktionen etwas nörglerisch in Abrede gestellt habe. Eleganz und Raffinesse etwa. Ich mag Friebes Texte, seine Bilder und die glamouröse Art, wie er das alles umsetzt. Wie er sich mit allerlei Drehungen und Wendungen durch üppige und teils verblüffende Akkordreihen singt. Klasse. Beim Hören seines Titels Theater eben schoss mir, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich der britische Sänger Barry Ryan durch den Kopf, den wir gerade gehört haben. Sein mit unverkennbar britischem Akzent gesungener Titel »Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt« war Anfang der 70er Jahre der Versuch, nach seinem Welthit »Eloise« in Deutschland nachhaltig Fuß zu fassen. Einige werden Eloise in anderer Version kennen und womöglich auch eher schätzen, in der nämlich der britischen Punkband The Damned aus den 80er Jahren. Und damit sind wir beim Punk und der Frage, wie hältst du es eigentlich mit den Toten Hosen? Ich für mich muss gestehen, ich habe diese Band für die ein oder andere Plattheit oft verflucht, um sie am Ende des Tages dann doch wieder zu schätzen. Vor den kräftezehrenden Tourneen der Band durch entlegenste Erdwinkel, gerade in diesen Wochen erst wieder, habe ich den allergrößten Respekt. Dazu sind Gedanken an die Toten Hosen immerzu mit Erinnerungen gepflastert, die ich nicht missen möchte. Etwa die an ihren verstorbenen Chef Rowdy Faust. Dieser Schrank von einem Kerl aus dem Ruhrgebiet kutschierte vor seiner Zeit mit den Hosen alle nur erdenklichen Ruhrgebietsbands über die alte B1 und mischte abends dann auch noch ihren Sound. In Herne, Kastrop, Duisburg, Essen, Dortmund. Jemanden wie Faust kannst du nicht vergessen. Der beste Abend mit den Hosen war aus meiner Sicht jener damals in Düsseldorf. Die Band spielte eine Art Geheimkonzert in einem Schuppen direkt neben dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Show sollte gegen Mitternacht steigen. Mit einigen Leuten vertrieben wir uns die Zeit bis dahin im Düsseldorfer Tor 3. Hier spielte meine damalige Lieblingsband, die Amerikaner Big Chief, deren Auftritt von einer Whiskey Company finanziert wurde. Die warf mit ihrem Gesöff nur so um sich. Um ehrlich zu sein, über den Rest des Abends kann ich entsprechend kaum noch etwas sagen. Deutsche Texte. Mein Lieblingslied der Toten Hosen ist ganz klar Liebesspieler, gerade gehört. Pferderennen, Zocken, eigentlich ist so etwas ja eher ein Thema auf der Insel. Aber Campino kennt sich als Halbengländer mit solchen Geschichten halt gut aus. Liebesspieler, den Gaul hat es übrigens tatsächlich gegeben. Mir fällt ein, mein Vater hatte mich als Kind öfters mit zur Rennbahn genommen. Später verprasste ich auf einer Rennbahn in England mal mein komplettes Geld und musste vorzeitig die Heimreise antreten. Im Grunde bin ich heilfroh, nicht im Umfeld einer Rennbahn aufgewachsen zu sein. Für den Erwerb von Schallplatten wäre womöglich mein Leben lang nie ein Cent übrig geblieben. Und die meisten Platten von Abwärts zum Beispiel habe ich bar bezahlt. Abwärts und ihr Sänger Frank Ziegert. Ich liebe seinen Zynismus. Während eines Interviews stieg er mal unvermittelt auf den Tisch, schnappte sich den abgenagten Knochen eines Kotlets und hielt ihn so vor den Mund, als handele es sich dabei um ein Mikrofon. Dann mimte er den pudelhaarigen Sänger einer Hardrockband und schrie unentwegt in den Raum und gewissermaßen auch in den Knochen: Seid ihr gut drauf? Ich will eure Hände sehen. Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. ob ich träume. Ich seh nur Bäume, Wälder überall. Ich mag auf einem Mal. Ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier. Da bleibt mir nur eins. Deutsche Texte, Punk, New Wave, Neue Deutsche Welle. Ohne Düsseldorf geht da gar nichts. Die Toten Hosen, DAF, Fehlfarben, Nichts, KFC, Tommy Stumpf, Der Plan, Die Krupps, Mittagspause, viele mehr. Und Süff, gerade gehört. Eigentlich eine Solinger Band und ursprünglich ein Trio. Zwei Mitglieder tauchen später bei Fehlfarben auf. Gitarrist Uwe Jahnke zählt meines Wissens heute noch zu deren Line-Up. Den Süff-Sänger Harry Rack hingegen hat es laut Wikipedia-Eintrag irgendwann nach Slowenien verschlagen. Längst ist er offensichtlich ins Filmfach umgestiegen. Umso überraschter war ich vor wenigen Tagen, als Rolf Leukel, ehemaliger Bassmann der deutschen Band Rausch, mir eine CD mit ausschließlich in Solinger Plattdeutsch gesungenen Liedern in die Hand drückte. Titel Hörtens, Songs aus Solingen Volume 1. Auf der CD befinden sich auch zwei Beiträge von Harry Rack. Einer unter eigenem Namen, der andere gemeinsam mit dem alten Süff-Bassisten Jojo Wolter. Ein Track mit dem Titel Der Kämmerer und Sin Polka. Für Nichtplattler, es geht in dem Song ums Streichen von Geldern für Jugend und Kultur. Da sind wir wieder bei den Verben. Streichen, strieken. Was haben wir denn in Sie? Küsten, Völterföl. Ach, was soll's? Ich strick die einfach ins. Dann sind sie weg. Rotem Buck und rotem Blick. Ich strick in Sie den Kindergarten. Sollen die Tötzchen doch woanders schlagen. Ich strick auch mit Jurenzentrum, gebrasse mit der blaren Wörterföll. Ich strick ins die Volkshochschule. Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir auch jetzt Französisch lernen und dann vor dem süßen Schachtel gehen. Ich strick ins die ganze Theater. Ich strick ins die Sportplätze, die Spielplätze, die Bücherei, die Polizei, die Müllabfuhr, Verputtichens und die Stadtwerke. Ich muck und weg's den Köpfen. Der Vermögensbetrieb Solig steigt doch Staatsbrat. Sein wir Dronswell in Baden gönn. Da streuch ich ins. Da streck ich ins Leverkschelbertal. Verweh in Freibad. Da muss ich ins Deichen setten. Und mit in Koldeborder Stirn. Ich streck den Nordverkehr. Den Fernverkehr. Ich strick die einfach ins und summe sie für mich mit dem Buck, mit dem Blick. Ich send doch kein Kniesbüttel, ich denk bloß an die Zukunft und die hätten Florsprache. Strieken, strieken, strieken. Den Kämmerer. Streken. Streken. Stricken. Stricken mit Hirsch. Mit Hirsch. Stricken. Deutsche Texte. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich oft an die Braunschweiger Rap-Crew State of Departments. Allzu große Berühmtheit blieb ihr versagt. Beim gerade gehörten Track Mach meinen Kumpel nicht an, ließe sich glatt glauben, der Titel mit dem gerappten Grundgesetz Artikel 3 sei soeben veröffentlicht worden. Tatsächlich aber stammt er aus dem Jahr 1994. Hände weg von meinem Freund, egal welcher Herkunft der ist. Das ist die Aussage. Manchmal ist es hilfreich, wenn solcherlei Statements klar und direkt daherkommen und nicht, wie sagt man, verschwurbelt. Diese Sehnsucht nach Klarheit, Direktheit, vielleicht auch Überschaubarkeit führt viele Zeitgenossen immer wieder hin zu einem Genre, das offensichtlich wirklich nicht totzukriegen ist. Der deutsche Schlager. Wenn es ihm wieder mal besonders dreckig geht, kommt in schöner Regelmäßigkeit irgendeine öffentliche Figur um die Ecke, küsst ihn, umarmt ihn und liebt ihn. Seit geraumer Zeit tut sich der Comedian Thomas Hermanns besonders hervor. Gelegentlich steht ihm dabei ein Schauspieler aus der Lindenstraße zur Seite. Wenn den beiden gerade einmal nichts einfällt, verfallen sie in den Zustand des Dauergrinsens. Ihr kruder Mix aus Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung ist dabei eher ein Eiertanz als das, was offenbar angestrebt wird, Seiltanz. Nun ja, auch das wird Schlager überleben. Kehren wir einfach einen Moment lang zurück nach Düsseldorf. Ganz offensichtlich verdankt die Stadt ihren Namen dem kleinen Fluss Düssel und erkennbar nicht dem Rhein. Nun ist die Düssel in der Tat weder mit dem gern besungenen Rhein noch etwa gar mit dem unvergleichlich oft besungenen Mississippi zu vergleichen. Dass sie aber am Ende in nur einem mir geläufigen Lied überhaupt vorkommt, das ist mir offen gestanden ein Rätsel. Ich brauch dich so wie die Düssel den Regen. So singt es jemand in einem Lied, das ich ausgesprochen schätze. Achtet einmal auf diesen grandiosen Bläsersatz, auf diese ölige Solo-Gitarre, die sich leicht verzerrt, immer irgendwie nach vorne drängen will, was sie freilich nicht schafft. Die Stimme nämlich des Düsseldorfer Sängers und Kioskbesitzers Ricky Shane lässt sich so ohne weiteres nicht übertrumpfen. Ich mache keine Komplimente, ich sage immer alles so, wie es ist. Und darum sag ich dir ganz ehrlich, dass

zu zweien und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist ein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen und tanzen und tanzen. Vor Liebe bei Sonnenschein und Regen. Heiß, die Herzen so heiß, vor Liebe, die wir uns heute geben. Barfuß im Regen, nass bis auf die Haut, doch wir lachen nur beide darüber. Ich war lange fort, fast eine Ewigkeit, doch nun habe ich dich endlich wieder. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen und singen und singen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie und wir tanzen und tanzen und tanzen. Deutsche Texte, Michael Holm, gemeinsam mit Giorgio Moroder, in frühen Tagen auch Erfolgsproduzent und Komponist für Ricky Shane. Einige Leute sagen, von seinem Geld kaufe Holm sich immer mehr Land und glauben, mittlerweile gehöre ihm halb Süddeutschland. Jochen Distelmeier, per se. Davor Ricky Shane und damit verbunden das Rätsel um die Abstinenz der Düssel in Liedern mit deutschen Texten. Kann es ein noch größeres Rätsel als dieses innerhalb der deutschsprachigen Popmusik geben? Klare Antwort ja. Der folgende Song begegnete mir zunächst als Begleitmusik innerhalb eines Kriminalfilms aus der Serie Der Kommissar um den Schauspieler Erik Ode. Das Lied schlug Wellen, es avancierte zu einem echten Nummer-1-Hit. Das war 1972. 3 Jahre etwa ist es nun her, dass ich es auf der Platte des US-Rappers AC Alone erneut entdecke. Um ehrlich zu sein, ein größeres Rätsel stellt sich mir auch aktuell immer noch nicht. Light it up. Yeah. Put it in the air. Highlights, highlights. Get out. Highlights, highlights. Bubble kush. Cat piss, purple rain. Hash plant, tie stick. White widow wreck the train. Indo, outdo, to the brain. Orange, brown, red, head, green. The potent strain. Bongs, blunts, zigzags, bubbleless bowls, blowing out of big bags, twist up, roll up, pack up, hit that, scent so strong in the air, where you get that? Afghan, Pakistan, lamb's breast, skunk, Acapulco, gold leaf, hydro funk, blueberry, chronic, chocolate chunk, northern lights, Buddha bless, cannabis cup, and that's what's up. Highlights, highlights. Get The legislation wants regulation. They want to interfere with my cultivation, my personal usage for meditation and medication to help the patients. Cancer, asthma, emphysema, back pains, migraines, grass is greener, glaucoma, arthritis, epileptic seizures. Medicine man made me a believer. Cheech and Chong, reefer madness, half big, how high, heal the masses. Light that, puff that, dump the ashes. Take two, take three, take four, and pass. Hawaiian haze, sativa, indica, Solomon's grave, Genesis chapter 1 verse 12 waves, marijuana, hashish, everybody plays, fuels and fibers, energy saved, when the natives met the travelers, guess what they gave, all praise due to the seeds they raise, and the people all over the world to smoke jays, kings and queens, musicians, actors, everyday working class stoner slackers, low-key blazers and green bowl packers, if Mary Jane is in the house and I'm gon' mack. Deutsche Texte, Daisy Dore, du lebst in deiner Welt, und hier die erst wenige Jahre alte Version, wenn man so will, von dem Amerikaner AC Alone, Highlights heißt sie bei ihm. Erst wenige Wochen ist es her, da feiert das deutsche Feuilleton die Kölner Band Erdmöbel und deren Album Krokus. D'accord. Ich schließe mich an. Sänger Markus Berges besitzt nicht erst seit diesem Werk die überragende Gabe, Situationen und Szenerien genial so zu verdichten, dass etwaiges, geschwätziges, lyrisches Blendwerk völlig außen vor bleibt und sich dem Betrachter bzw. Hörer von Erdmöbel letztlich dies bietet. Die pure Präzision. Im Erdmöbelstück Wort ist das falsche Wort, verwischen sich die Grenzen zwischen Strophe und Refrain nahezu ganz. Eine Textpassage mit nur minimal geänderter musikalischer Begleitung könnte zudem als eine Art Middle Eight angesehen werden. Der Refrain bestünde in dem Fall dann aus bloß einer Halbzeile gewissermaßen. Polarlicht von Palermo. Middle Eight. Die Engländer verstehen darunter eine Variation der herkömmlichen Strophe, innerhalb derer der Song oft kurzzeitig in eine veränderte Tonart oder aber veränderte Akkordreihen driften kann. Die Middle Eight ist ein guter Trick, um die oft schablonenhafte Abfolge von Strophe und Refrain, Verse und Chorus zu durchbrechen. An Liedern der Hamburger Band Tomte etwa stört mich gelegentlich, dass sie kategorisch keine Middle Eight besitzen. Und Tees, dem von mir geschätzten Sänger, wollte ich immer schon mal sagen, Tees, dir fehlt die Middle Eight. Wort ist das falsche Wort, heißest mehr Korn. Ach, ist unsagbar schwer zu sagen. Ich höre nicht auf zu fragen. Maria oder so. Polarlicht von Palermo. Wort ist das falsche Wort. Es ist mehr Akkord. Ach, ist unsagbar schwer zu sagen. Ich höre nicht auf zu fragen. Maria oder so. Polarlicht von Palermo. Deutsche Texte. Der Kollege Sebastian Peters kommt Ihnen in seinem Buch Ein Lied mehr zur Lage der Nation, politische Inhalte in deutschsprachigen Popsongs, 415 Seiten lang unterhaltsam und wesentlich minutiöser auf die Schliche, als diese Sendung hier das auch nur ansatzweise leisten könnte. Ich kenne Sebastian Peters durch das Haldern Pop Festival. Auch in diesem Sommer trafen wir uns dort. Beiläufig berichtete ich ihm von einem Vorfall der vorhergegangenen Nacht. Unweit meines Bauernhofquartiers in Haffen, ganz in der Nähe von Haldern, war gegen 4 Uhr in der Nacht nämlich ein PKW in Flammen geraten. Gerade hatte ich in Begleitung zweier heillos betrunkener Feuerwehrleute die örtliche Gaststätte zum Adler verlassen, als deren Funkgerät Alarm gab. Wir konnten die Flammen sehen, die beiden allerdings mussten ihren Beitrag zum Löschen des Fahrzeugs absagen, dazu hatten sie ihren eigenen Durst bereits viel zu stark gelöscht. Sebastian freilich hatte von diesem Vorfall bereits erfahren. Kein Wunder, hatte das ausgebrannte Fahrzeug doch seinem Vater gehört. Wochen später führten wir ein kurzes Telefonat. Sebastian Peters berichtete mir sein Buch. Absolut empfehlenswert übrigens, sei nun veröffentlicht. Und auch der Brandstifter sei inzwischen gefasst. Alles gut also. In diesem Sinne, gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Raus aus der Stadt. Hier kommt Tommy Finke.